know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hallo. Hallo, willkommen bei der Januar-Ausgabe von DIY or Die, der Punk- und Hardcore-Radiosendung auf Radio Z. Als Intro habt ihr einen alten Ami-Punk-Song gehört von The Replacements aus Minneapolis. Der Song ist der erste Song auf dem Album, dem ersten Album Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash. Das wurde vor 2 Jahren wieder veröffentlicht. Im Original ist es 81 auf Twintone Records erschienen und wurde jetzt wieder veröffentlicht. Ja, coole Punk-Platte. Jesse macht weiter mit News. Ich habe nicht ganz so viele neue Platten mit dabei, aber ein bisschen habe ich euch was mitgebracht. Und da möchte ich gerne anfangen mit der neuen LP von Negative Space. Es ist deren erste LP. Nach der tollen 7-Inch, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben, gibt es jetzt endlich diese Platte mit 10 super guten Songs, die so minimalistisch, nervös und treibend sind. Und mit einem nölig verzweifelten Gesang. Andi raschelt. Man hört dich. Oh, sorry. Pardon. Das ist eine sehr laute Tüte. Ja. Genau, und auch eine sehr schöne Aufmachung und gute Texte. Und kann ich euch nur ans Herz legen. Und wir hören von dieser LP, die Gestalt heißt und auf Drunken Sailor und Always Restrictions Records rausgekommen ist, den Song Negative Reinforcement Dogs. Bitteschön. Yeah. Arches! Das war Negative Space mit dem Song Negative Reinforcement Dogs von ihrer Gestalt-LP. Und als nächstes habe ich ein Tape mitgebracht von einer neuen Band aus Berlin, ein Duo, Imposition Man, rausgekommen jetzt gerade irgendwie vor kurzem, veröffentlicht durch Cut Surface. Und es gibt 7-mal so verträumt schrägen Lo-Fi-Synthie-Punk. Und wir hören den Song Bodies. Und der geht so. Ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es war ein Imposition Man. Das waren dann auch meine ganz neuen aktuellen Vorstellungen. Beim vorletzten Mal, glaube ich, hatte ich eine LP von Violence Creeps mit dabei aus Oakland, Kalifornien. Und ich habe mir jetzt noch eine Platte von denen gekauft, die ein paar Monate vor der Soulnark erschienen ist, die ich schon mit dabei hatte. Und zwar die The Gift of Music 12-inch mit 5 Songs plus Softcell Cover. Und da habe ich euch ausgesucht den Song The Future's Rigged, Violence Creeps. Die sind so gut. Let my way. das waren Violence Creeps mit The Future is Rigged. Und dann habe ich jetzt noch einen Sampler mitgebracht, der ist von, ich glaube, 2014. Ich habe mir den jetzt erst besorgt. Und zwar einen aus der Punk 45-Reihe, Volume 3, Sick on You, One Way Spit, After the Love and Before the Revolution. Proto-Punk von 1969 bis 76, veröffentlicht von Soul Jazz Records, genau, 2014. Ist ein Doppel-LP mit 21 Bands. Und aus den USA. Und Raffi hatte den vor ein paar Jahren hier schon mal mit dabei. Raffi, hörst du gerade zu? Ich glaube, ich habe andere Lieder ausgesucht als du, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Aber es ist so lange her, es interessiert niemanden, glaube ich. Mhm. Ausgesucht habe ich mir als erstes Crime mit dem Song Hotwire My Heart. Crime aus San Francisco hatten 76 ihre erste EP, Hotwire My Heart und Baby You're So Repulsive, selbst veröffentlicht. Und genau, den Song hören wir jetzt. Crime, Hotwire My Heart. Das war ein Crime mit Hotwire My Heart von ihrer Hotwire My Heart, Baby You're So Repulsive, 7-Inch, die sozusagen die erste 7-Inch einer Punkband an der Westküste oder an der oder Kalifornien oder. Ich glaube, meine Kalifornien, aber es wahrscheinlich von der Westküste. In Kalifornien war. Die zweite Band von dem Sampler, die ich mir für euch ausgesucht habe, sind Electric Eels mit dem Song Cyclotron. Electric Eels waren aus Cleveland, Ohio und der Song wurde 78 auf deren ersten Single veröffentlicht, die auf Rough Trade rauskam und Electric Eels haben nicht besonders oft live gespielt, Nur so ein paar Mal. Und gibt aber so ein paar Aufnahmen von denen und unter anderem eine Wiederveröffentlichung auf Superior Viaduct. Es ist sozusagen, glaube ich, eine Compilation, wenn ich das richtig gesehen habe. Die werde ich mir, glaube ich, noch besorgen. Und wir hören jetzt eben Electric Eels, Cyclotron. Bitteschön. Giant Dorn, hiding in the dresser, imposing my success, tied with the roar. Shaded with two razors, can never avoid a mess. TV set, watch yourself on video, see me on the Big Beat Show, yeah, Big Dog. You know a steam and a bowl of washers. On a nice hot day like this would be a nice surprise. So wing set, little baby tie up and I'm through for the day. War is fun. Going down the turnpike, have a land with the jets. Benny boy, falling on a licorice, dancing on a cyclotron. Your mouth, it is a vast wasteland. You're a little baby born. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Candy Graham. Warming in the morning, pasty faces. He will nitrate on the ground. Barbie doll. Kelvinator, Kelvinator, Kelvinator, Kelvinator. Your mouth is a vast wasteland. Baby bird gets on your dress. Falls ihr gerade eben erst eingeschaltet habt, ihr seid bei Radio Z auf der 95,8 und hört DIY or Die, die Punk-Hardcore-Sendung hier. Jess an der Technik und Andi an den Platten. Und das war mein Set für heute mit meinen Neuvorstellungen. Und Andi hat jetzt auch noch ganz viele Platten mit dabei. Ja. Und erzählt auch ganz viel. Und ich erzähle recht viel und es geht jetzt sehr unpunkig und vor allem ganz unhardcoreig weiter mit einer Popband der 80er. Da wurde jetzt auf dem Label Night School das Demo wieder veröffentlicht. Die Rede ist von einer New Wave Synth-Pop-Band aus Glasgow und zwar Strawberry Switchblade. Strawberry Switchblade waren ein Duo, haben aber als Vier-Personen-Band gestartet und eben diese Aufnahmen sind auf dem 1982 Four Piece Demo jetzt wieder veröffentlicht worden. Die Songs, also außer der markante Gesang, klingen ganz anders als das, was ihr vielleicht von Strawberry Switchblade kennt. Also überhaupt nicht so quietschbunt und tanzbar, sondern eher ruhig, lo-fiig und verträumt. Ich mag diese Songs sehr. Sehr zu empfehlen sind auch von Strawberry Switchblade, wie bei so vielen Bands, die Peel Sessions, weil die auch deutlich weniger zuckersüß Pop sind, sondern eine viel, viel melancholischere Note haben. Also auf jeden Fall sehr interessante Band. Strawberry Switchblade waren eine absolut unpolitische Band mit wirklich keinem politischen Ausdruck. Dennoch wollen wir als aufklärerische Punk-Sendung und auch als eine Punk-Sendung, die sich von jeglicher Grauzone distanzieren möchte, darauf hinweisen, dass die Sängerin der Band, Rose McDowell, später noch Solo-Sachen gemacht hat, die alles andere als unpolitisch waren. Also mit den Texten habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber sie hat mit faschistischen Künstlern wie Boyd Rice und auch Death in June Sachen zusammen gemacht. Falls ihr euch jetzt fragt, warum spielen wir dann solche Arschlöcher? Berechtigte Frage, aber die Band ist definitiv damals noch eine unpolitische Wave-Band gewesen. Und als Musikfan ist es natürlich trotzdem interessant, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber Mensch sollte die Hintergründe wissen, deswegen erzähle ich solche Dinge. Nichtsdestotrotz, sehr coole, interessante Band. Wir hören einen Song, den Song auf der A-Seite, ist ein sehr ruhiger Song, der heißt Spanish Song und geht so. Viel Spaß mit Strawberry Switchblade von ihrem 4-Piece-Demo. Das waren Strawberry Switchblade aus Glasgow mit, mit dem Song Spanish Song von ihrem 1982 Four-Piece-Demo, wieder veröffentlicht auf Night School Records. Sehr schöner, verträumter, düster Pop. Und einigermaßen düster geht es weiter. Dieses Mal aber mit Science Fiction Wave von einer Band, die Jesse schon vor einiger Zeit vorgestellt hat. Und zwar Solid Space, ein britisches Duo, was 1982 eine Kassette veröffentlicht hat, die eigentlich jetzt nie wirklich offiziell auf Platte erschienen ist. Du hattest ja auch ein Bootleg dabei, meines Wissens. Ja. Jetzt hat sich aber eins unserer mittlerweile ja Lieblingslabels, wo wir fast die, jede Sendung was vorstellen. Dark Entries endlich daran gemacht, dass das Album Space Museum wieder offiziell wieder zu veröffentlichen. Ja, toll. Muss nicht so viel dazu sagen. Jesse hat damals alles dazu gesagt. Bester Synthpop Wave, mega toll, traurig, aber auch tanzbar. Richtig cool bei der Sache ist, dass zwei unveröffentlichte Songs noch mit drauf sind, die wir jetzt beide vorspielen wollen hintereinander. Und zwar einmal Tutti Lozano und Platform 6. Das eine ist ein Cover von einer Band, zu der du kurz gerne noch ergänzen darfst, Jessie. Genau, die hatte ich hier nämlich auch schon vorgestellt, und zwar die wunderbaren Marine Girls. Der Song Tutti Lozano ist von der Beach Party LP. Und mich hat es sehr gefreut, nicht nur zu sehen, dass auf der Dark Entries Version zwei zusätzliche Songs sind, sondern dass das eine ein Marine Girls Cover ist. Das war so, yay. Cool. Und deswegen hören wir uns das jetzt an. Und danach der zusätzliche Song Platform 6. Genau, zweimal Solid Space, wie ich finde, eine der coolsten Synth-Pop New Wave-Platten ever. Mhm. Muss ich mal so hier wieder mal in Superlativen sprechen. Ja. Das heißt, falls ihr die noch nicht kennt, hört da rein. Jo, viel Spaß. this is crazy this time. A sudden movement and he looks up at me. I don't remember much about form three. The tunnel breezes make me feel so cold. The station's closing, oh that's what I'm told. A wailing siren and I make for the door. I can't remember much about form four. Das waren Solid Space, zwei Songs von dem Album Space Museum, Plattform 6 und Tutti Lozano von dem Space Museum Album, welches jetzt wieder veröffentlicht wurde auf Dark Entries. Als nächstes habe ich einen Sampler mitgebracht, und zwar den Sampler Tracks Test Excerpts from the Modular Network 1981 till 1987. Tracks waren ein Kassettenkollektiv, DIY-Kassettenlabel aus Italien, was so im Stile von Mail Art ein riesiges Netzwerk weltweit aufgebaut hat. Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt haben sich Kassetten gemacht, Compilations gemacht, Songs aufgenommen und eben in diesem Tracks-Netzwerk in der ganzen Welt herumgeschickt. Auf diesem Doppel-LP-Samplers sind jetzt einige dieser Songs von diesen Kassetten erstmals auf Vinyl erhältlich. Ich muss gestehen, ich habe vorher davon nichts gewusst. Ich habe eine Beschreibung zu diesem Sampler gelesen, welche Musikrichtungen drauf enthalten sind. Minimal Wave, Synthwave, Post-Punk, Industrial, Experimental und so weiter. Und ich habe einfach mal blind zugegriffen. Lohnt sich, ist interessant. Halt, wie ich eben schon sagte, sehr durchmischt, teilweise auch sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr avantgardistisch, experimentell. Oft Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann, Klangcollagen und so weiter. Zwischendrin findet man aber immer jede Menge tolle Hits, also richtig coole Wave-Songs und Post-Punk-Songs. Da habe ich euch zwei ausgesucht. Auf jeden Fall interessant, es ist auch sehr schön aufgemacht mit einem sehr schönen Fanzine-mäßigen Heftchen, wo die ganze Geschichte des Labels erzählt wird. Veröffentlicht wurde dieser Sampler auf Ecstatic, ein Label, was mir auch unbekannt ist und ich denke auch ein Label, was mit Punk eher wenig zu tun hat. Nichtsdestotrotz, also hört euch, checkt das mal aus, es ist wirklich sehr interessant, Tracks Test. Und den ersten Song, den ich euch vorspiele, ist von einer belgischen Band namens Nausea. Der Song heißt No Conversation. Und der Song passt, wie ich finde, sehr gut zu den Solid Space Songs, die wir gerade gehört haben. Und ich wünsche viel Spaß und danach erzähle ich noch was. Und es gibt noch einen Song von Tracks Test. Viel Spaß mit Nausea. things. The castle of the lion. Last protection before death. Communication. Conversation between people. The conversation between people. The conversation between people. The conversation between people. They don't care. Das waren Nausea aus Belgien mit dem Song No Conversation. Der Song ist ursprünglich erschienen auf einer Kassette mit dem Titel 1281 Techno Death, damaliger Sampler auf dem Label Trax. Und jetzt habt ihr den Song auf Vinyl gehört von dem Sampler Trax Test, Excerpts from the Modular Network 1981 till 1987 auf Ecstatic Records, eine Compilation über dieses interessante italienische DIY-Kassettenlabel, voll mit Wave, Industrial, Post-Punk und so weiter, Experimental Songs. Als nächstes hört ihr einen mega guten Post-Punk-Song von einer, wie ich glaube, italienischen Band. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wurde wurde der Song in Venedig aufgenommen. Die Band heißt B-Sides und ist ursprünglich auf der Kassette erschienen Tracks of Poland. Eine Kassette, die sich mit den politischen Begebenheiten im Polen der 80er Jahre beschäftigt hat, also so wie ich das verstehe, aus einer sehr anarchistischen Perspektive auf die eben Gewerkschaftsbewegung in Polen. Man hört teilweise die englischsprachigen Wortfetzen raus, also ich vermute das mal, wurde da nicht komplett schlau, auf jeden Fall eine Kassette, die dieses Thema behandelt, und dieser Song ist da drauf. Und heißt Tribuna Ludo. Das war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, es war wohl die größte Zeitung damals in Polen und war sehr antigewerkschaftlich eingestellt. Und der Song ist, glaube ich, gegen diese Zeitung. Und den hören wir jetzt. B-Sides mit Tribuna Ludo von dem Tracks-Test-Sampler und ursprünglich auf der Kassette Tracks of Poland. Viel Spaß. Soll ich das korrigieren? Alles gut. Okay. Hab mich nur verdrückt bei falschen Plattenspieler. Das waren B-Sides mit Tribuna Ludo von dem Tracks-Test-Sampler auf Ecstatic Records. Tolle Zusammenstellung, interessante Zusammenstellung dieses alten italienischen Kassettenlabels. Und ich habe jetzt noch zwei Platten mitgebracht, wovon wir aber, glaube ich, nur eine spielen. Einer der wahrscheinlich wichtigsten deutschen Bands überhaupt oder bekanntesten deutschen Popbands überhaupt. Also im Underground, wenn man das so sagen möchte. Und zwar von der Proto-Punk-Polit-Rock-Band Tonsteine Scherben. Auf dem David Volksmund-Label wurden jetzt die, glaube nicht nur die ersten beiden, sondern auch vieles von Tonsteine Scherben wieder veröffentlicht. Ich habe mir die zweite jetzt wieder besorgt, die erste mitgebracht. Ja, wenn man von Proto-Punk in Deutschland sprechen möchte oder das tun will, muss man Tonsteine Scherben nennen. Sie hatten wahnsinnigen Einfluss auf ganz viel 80er Jahre Punk, natürlich vor allem zu nennen Slime, die auch einige Tonsteine Scherben Songs gecovert haben. Tonsteine Scherben haben sich 1970 in West-Berlin gegründet. Das erste Album Warum geht es mir so dreckig von 71 und im weitesten Sinne damals auch eine klassische DIY-Band. Keine der deutschen Labels wollte wegen ihrer radikalen Texte die Platten veröffentlichen. Deswegen hat Gitarrist oder Bassist, der auch immer noch das Label David Volksmund Produktionen führt, die Platten einfach selber veröffentlicht. Und ja, keine Band fängt so gut, denke ich, den Zeitgeist der 68er und 70er in Deutschland ein wie Tonsteine Scherben. Und keine deutsche Band vor deutschem Punk gefällt mir so gut wie Tonsteine Scherben. Und wir hören jetzt ein bzw. zwei Songs. Einen der punkigsten Songs des ersten Albums, Mach kaputt, was euch kaputt macht. Und vielleicht noch einen Song von Bertolt Brecht. Wir werden sehen, wie die Zeit vorangeht. Auf jeden Fall hört ihr Tonsteine Scherben aus West-Berlin mit Mach kaputt, was euch kaputt macht. Jetzt seit ein oder zwei Jahren wieder veröffentlicht zu bekommen. Viel Spaß. Und das für meine Mama. Nicht gern, er will unter sich keiner Sklaven. und über dich keine Herr. Komm! Das waren Tonsteine Scherben, Proto-Punk von 1971 aus West-Berlin mit dem Einheitsfrontlied und Mach kaputt, was euch kaputt macht. Und weiter geht's mit unserem Veranstaltungskalender für den Februar. Und am Samstag, den 3. Februar, geht's los. Das ist ein Samstag. Da spielen in der Z-Bau-Galerie Pisse, Hardfields und Cold Kids, dreimal empfehlenswerter Punk. Am Mittwoch, den 7. Februar, im Zentralcafé. Da spielen Friends of Gas, Postpunk aus München und Gewalt Noise aus Berlin. Am Freitag, den 16. Februar, spielen im Jugendzentrum Wiesengrund Erlangen. Zentrum Wiesengrund. Wiesengrund, okay. Genau. Ja, das neue Name des Jutz Erlangen, Wiesengrund Erlangen. Cheap Drugs, Hardcore Punk aus Belgien. Und am Samstag, den 17. Februar, spielen im Zentralcafé, im Café. Genau, da spielen Heiteresca, Pop-Punk aus Heinsberg, Klotz, Punk aus Siegen und Düsenjäger, Punk aus Osnabrück. Und die nächste DIY or Die-Sendung ist dann am Montag, den 26. Februar. Da hören wir uns wieder. Und wir gehen jetzt was trinken und davor hören wir Pisse mit Nervenheilanstalt. Bitteschön. Tschüss. Bis dann. Bye.